ist dort der verdammten Qual so viele Jahr, als an der Zahl auf Erden Gras, am Himmel Sterne fähren. Gesetzt es sei die Pein, so weit hinausgestellt, als Menschen in der Welt von Anbeginn gewesen. So wäre doch zuletzt derselben Ziel und Maß gesetzt. Sie müsste doch einmal aufhören. Nun aber, wenn du die Gefahr verdammter tausend Millionen Jahr mit allen Teufeln ausgestanden, so ist doch nie der Schluss vorhanden. Die Zeit, wo niemand zählen kann, fängt jeden Augenblick zu deiner Seele an.